nicht länger kann ich singen, denn der Wind weht stark und macht dem Atem was zu schaffen. Auch fürcht ich, dass die Zeit umsonst verrinnt. Ja, wär ich sicher, ging ich jetzt nicht schlafen. Ja, wüsst ich was, würd ich nicht heimspazieren.